Lektion 6, Übung D, B. Beispiel. Was machen wir mit dem Brot? Das legt ihr am besten in den Schrank. Das legt ihr am besten in den Schrank. Das legt ihr am besten in den Schrank. Bitte beginnen Sie. Was machen wir mit dem Brot? Das legt ihr am besten in den Schrank. Was machen wir mit der Cola? Die stellt ihr am besten in den Kühlschrank. Was machen wir mit dem Stuhl? Den stellt ihr am besten an den Tisch. Was machen wir mit dem Paket? Das stellt ihr am besten auf den Boden. Was machen wir mit dem Bild? Das hängt ihr am besten an die Wand. Was machen wir mit den Gläsern? Die stellt ihr am besten ins Regal. Was machen wir mit der Lampe? Die stellt ihr am besten zwischen die Regale. Was machen wir mit der Blume? Die stellt ihr am besten vor das Regal. Danke.